Haus der Seele, Leib des Haus des Geistes. Die Liebe rettet das Böse nicht zu, die Liebe hofft alles, alles. Die Liebe ist ohne Furcht, denn sie vertraut. Die Liebe wird niemals aufgegeben. Und sie erträgt des anderen Last. Das ist ihr Schatz, ist ein Zuhause, Zuhause. Die Liebe ist dankbar, denn sie ist Gottes Geschenk an die Welt, die verloren ging. Und ist ein Licht geworden, dass wir nicht irren in der Finsternis unserer Begierden. Zweifeln und Ängsten, Zweifeln und Ängsten. Der Traum, der blieb, Freude am Leben, Zärtlichkeit, die aufwächst, bei der Bürde und Bürde. Freiheit, die entfesselt, unentfesselbar die goldene Liebe. Ein Geisel und befreien, ein Geisel und befreien, ein Geisel und befreien. Liebe, die sich selbst genug ist, Geschenke, die von Herzen kommen. Geist, der Sinn hat und vertieft in die Seele. Prüft Herz und Liebe in die Seele. Prüft Herz und Liebe. Das Wort war frei, wenn das Fleisch zerfällt. Die Treue, die rein macht den unruhigen Geist. Und zum Himmel weiß, und zum Himmel weiß. Und zum Himmel weiß, und zum Himmel weiß. Die Liebe, das Haus der Seele, bleibt das Haus des Geistes. Die Liebe rettet das Böse nicht zu, die Liebe hofft alles. Alles, alles, alles. Die goldene Liebe, ein Geiseln und befreien, ein Geiseln und befreien und befreien. Die Treue, die rein macht, den unruhigen Geist und zum Himmel weiß, und zum Himmel weiß, und zum Himmel weiß, und zum Himmel weiß, und zum Himmel weiß.